Ein Abend in dieser Woche in der Twitter-Farm war besonders spannend. Plötzlich liefen bei den 5 Journalisten die Meldungen aus Nordfrankreich im Sekundentakt ein. Yannick Tremblay. À Lille, par exemple, il y a eu cette explosion. In Lille haben wir von einer Explosion erfahren. Am Ende war das gar keine, aber das Netz hat verrückt gespielt. Innerhalb weniger Minuten gab es auf Facebook eine Gruppe mit 5000 Teilnehmern, die wissen wollten, was los ist. Am Ende war es nur ein Flugzeug, das die Schallmauer durchbrochen hatte. Wer an diesem Abend nur Twitter oder Facebook hatte, der musste bis zur Entwarnung 2 Stunden warten. Und die Entwarnung kam von einer ganz konventionellen Zeitung, deren Online-Meldung von einem Nutzer ins Twitter-Netz kopiert worden war. Für den Kanadier Tremblay war dieses Ereignis das Interessanteste in dieser Woche. Aber das zeigt doch etwas. Die Leute sind auf Twitter gegangen, um sich zu informieren. Früher hätte man das Radio oder den Fernseher angemacht. Ist doch eine interessante Entwicklung. Um solches aufzuspüren, hat die Vereinigung der öffentlichen französischsprachigen Radios das Experiment gemacht. Die Sender wollten wissen, wie sich mit Twitter, Facebook und Co. die Arbeit der Journalisten verändert und wie sich Mediennutzer im Zeitalter der sozialen Netzwerke verhalten. Benjamin Müller von France Info. Mit den sozialen Netzwerken kann man Informationen nicht entschlüsseln. In dieser Woche gab es beispielsweise die Nachricht, ein sozialistischer Politiker sei antisemitisch. Wenn ich den Politiker nicht kenne, hilft mir Twitter nicht weiter. Da brauche ich dann einen Link zu einer Zeitung, wo ein Journalist mir die Nachricht entschlüsselt. Einerseits also Beruhigendes für die Radiosender, vor allem weil die Arbeit der 5 Journalisten in der Twitter-Farm von den Hörern in ganz Frankreich und im Internet aufmerksam verfolgt worden ist. Andererseits aber wird die Zukunft schwieriger, wenn die Hörer zu Twitter oder Facebook abwandern. Für die 5 eingeschlossenen Journalisten gibt es eine weitere schlechte Nachricht. Das französische Landessen hat zu gut geschmeckt. Der Belgier Nicolas Willems beispielsweise will an diesem Wochenende einen großen Bogen um die Waage im Badezimmer machen. Sie hätten viel gearbeitet, seien aber in ihrem selbstgewählten Gefängnis auf dem Bauernhof wunderbar bekocht worden. Und den anderen Vorsatz, den Willems mitnimmt. Ich werde in Zukunft noch aufmerksamer mein eigenes Netzwerk bei Twitter und Facebook pflegen. Das heißt, die Quellen im Netz genauer auswählen. Willems nennt hier beispielsweise den Iran, wo Oppositionsmitglieder genauso twittern wie Geheimdienst und Regierung. Die sozialen Netzwerke, sagt er, bleiben für Journalisten jedenfalls weiter eine gute Ergänzung zu Nachrichtenagenturen und Korrespondentenberichten.